Lazarus Nummer 7. Ein Kriminalhörspiel in drei Teilen von Carl Richard Schon. Nach dem Roman von Richard Sale. In der Regie von Hermann Pfeiffer. Sie hören heute den zweiten Teil. Mein Name ist Mason. Steve Mason. Ich bin weder Polizist noch Privatdetektiv, noch gehöre ich dem FBI an. Ich bin Arzt. Und ich befand mich vom fernen Osten, wo ich 3 Jahre gearbeitet hatte, auf der Rückreise nach New York. In Hollywood machte ich bei Joss Henry, einem alten College-Freund, der Drehbuchautor der Mutual Filmgesellschaft war, ein paar Tage Station. Ich wollte ausspannen. Aber dann passierten einige Dinge, die das verhinderten. Erstens wurde eine junge Schauspielerin namens Marion Ames ermordet, mit der ich am Abend zuvor bei der Premiere eines Filmes noch zusammen gewesen war. Zweitens bekam Al Roach, Starproduzent und Regisseur der Mutual, offenbar Angst vor einem Skandal, den die Ermordung einer seiner Schauspielerinnen hervorrufen musste, weshalb er den Staatsanwalt mit $100,000 bestach, was den Ankläger veranlasste, den Fall als Selbstmord zu den Akten zu nehmen. Drittens erhielt mein Freund Joss Henry am Tage der Beerdigung von Marion Ames von deren Rechtsanwalt einen Brief, den die Schauspielerin bei ihm hinterlegt hatte mit der Weisung, ihn abzuschicken, wenn ihr etwas zustoßen sollte. Mr. Daniel Webster, Inspektor der Kriminalpolizei von Los Angeles, ein Mann, der für Geld nicht zu kaufen gewesen war und entgegen der ausdrücklichen Anordnung des Staatsanwaltes den Fall auf eigene Faust weiterverfolgte, Mr. Webster war der Meinung, dass Marion Ames eine Erpresserin gewesen sei. In dem Brief an Joss Henry, so vermutete er, musste der Name ihres Opfers, also ihres späteren Mörders, gestanden haben. Joss Henry jedoch weigerte sich, über den Inhalt des Briefes Angaben zu machen, gab aber zu, dass er eine für ihn wertvolle Information enthielte. Viertens wurde am nächsten Tag das wöchentliche Gehalt meines Freundes und gegenwärtigen Gastgebers um $500 erhöht. Und dann passierte fünftens im Brown Derby, einem Lokal an der Vine Street, am Abend desselben Tages Folgendes. Wir, das heißt Gloria Jarrett, der Topstar der Mutual, Al Roach, der Regisseur, Joss Henry, ich und einige Leute vom Stab, tranken Cocktails, als Joss plötzlich grün im Gesicht wurde, sein Glas zu Boden fallen ließ und ächzte. Verdammt, was habt ihr mir denn da zusammengemixt? Himmel, Steve! Dann verlor er das Bewusstsein. Ich beugte mich über ihn und stellte sofort den schwach säuerlichen Geruch von Zyankali fest. Die Gesellschaft war aufgesprungen und Al Roach benahm sich wie ein Verrückter. Um Himmels Willen, also jetzt nur keine Panik. Ja, er ist blau, total blau. Wir müssen ihn fortschaffen. Er spielt doch alle mit. Nur so lach doch! Das hat einfach zu viel erwischt und das hat einen K.O. gemacht. Bringen wir ihn nach Hause, Doktor. Auf dem schnellsten Weg ins Krankenhaus. Wieso? Was ist denn mit ihm? Das wissen Sie ganz genau. Er ist vergiftet worden und wenn er stirbt, dann werden Sie gehängt, Al. Dafür werde ich sorgen. Sie haben wohl den Verstand verloren. Die Sache können Sie nicht vertuschen. Verlassen Sie sich drauf. Zum Teufel. Glauben Sie denn, dass ich das getan habe? Ich gab ihm keine Antwort. Wir trugen Joss hinaus in Al Rochs cremefarbenen Lincoln und brausten hinüber ins Hospital Cedars of Lebanon. Ich konnte überhaupt keinen Puls mehr fühlen, stellte aber mit Hilfe eines kleinen Taschenspiegels fest, dass Joss noch atmete. Als wir im Krankenhaus eintrafen, veranlasste der diensthabende Arzt, Dr. Likes, sofort eine Magenspülung. Ich selbst konnte nichts dabei tun, blieb aber im Krankenhaus. Als Dr. Likes eine halbe Stunde später aus dem Behandlungsraum trat, machte er ein besorgtes Gesicht. Wir haben das Zeug so rasch wie wir konnten entfernt. Möglicherweise aber nicht rasch genug für Zyankali. Ich bitte Sie, bleiben Sie am Krankenbett. Es ist möglich, dass er etwas sagt, wenn er das Bewusstsein wieder erlangen sollte. Er weiß, wer ihn vergiftet hat. Gut. Aber wir müssen die Polizei benachrichtigen. Überlassen Sie das mir. Gute Nacht. Gute Nacht, Herr Kollege. Hallo, Doktor. Wie geht es, Joss? Schlecht. Er wird wahrscheinlich nicht einmal mehr Ihren Namen nennen können. Ach, du meine Güte. Doktor, ich bin's noch nicht gewesen. Kommen Sie, fahren wir zur Polizei. Also machen Sie sich doch nicht lächerlich, Mason. Denken Sie an die Zeitungen. Ihr steifleines Institut wird es Ihnen vermutlich verdammt übel nehmen, wenn Sie in eine Mordgeschichte verwickelt würden. Ich? Sie sind darin verwickelt, Al. Und darum fahren wir jetzt zur Polizei, um die... Ah! Tja, tut mir leid, Doktor. Aber Sie wollten es ja nicht anders. Ihr Kinn sieht übel aus, Doktor. Er hat einen Schlagring, Mr. Webster. Er hielt die Hände in den Taschen, aber schlug plötzlich zu. Sie sind ein Unschuldslamm, Mason. Polizeiwache, Sandertunwald. Sie müssen ihn sofort festsetzen. Ja, ja. Er ist der Mörder. Einen Mann wie El Roach kann man nicht festsetzen. Es sei denn, Sie ertappen ihn auf frischer Tat. Sonst geht er zum Gegenangriff über und verklagt die Polizei so lange, bis sie nur noch ein Zweigbüro der Mutschel Studios ist. Das Einkommen von Joss ist heute auf 2.000 erhöht worden. Und das kurz nachdem Joss diesen Brief bekam, den Marion Ames bei ihrem Anwalt hinterlegt hatte. Ach. Al muss also gute Gründe gehabt haben, Joss plötzlich $500 mehr zu bezahlen. Aha, die Theorie klingt nicht schlecht. Ja, Inspektor Smith. Tja, aber warum hat der Mr. Henry so kurz nach der Gehaltsaufbesserung das Cyankali in den Drink gemixt? Ich weiß es nicht. Wie ging die Geschichte überhaupt vor sich? Ja, wir hatten Cocktails bestellt und man trank einander zu und... Aha. Moment mal. Was ist los? Als Gloria, Jared und Joss miteinander anstießen, da hatte sie sein Glas ergriffen und er nahm ihres. Dann verschränkten sie die Arme und... Mein Gott, Webster, es war Glorias Glas, in dem sich das Gift befand. Das ändert manches, finden Sie nicht. Allerdings... Polizeiwache, ich traue Al Roach vom Muttermord bis zur Leichenschändung zwar alles zu, aber dass er mitten in der Arbeit an einem neuen Film, der 5 Millionen kostet, seinen Star umbringen will, also das halte ich für ausgeschlossen. Das ist so klar wie die Nase, die man im Gesicht trägt, Doktor. Sie sehen erschöpft aus, fahren Sie nach Hause und schlafen Sie sich aus. Morgen werden wir weitersehen. Ich befolgte Mr. Websters Rat und fuhr in Joss schwarzem Cadillac hinaus nach Encino. Am nächsten Morgen rief ich das Krankenhaus an und erfuhr, dass Joss noch am Leben sei, aber dass Dr. Likes für nichts garantieren könne. Als ich beim Frühstück saß, meldete Aeta, der Diener, dass Al Roach mich zu sprechen wünschte. Eine halbe Minute später trat er mit Shuttle Smith, seiner Leibwache, ein. Er machte ein zufriedenes Gesicht. Hallo, Doktor. Ja, Shuttle kennen Sie ja. Tag, Doktor. Ich nehme an, Sie haben ihn mitgebracht, weil Sie Angst haben, ich könnte Ihnen alle Knochen im Leibe brechen. Sie sollen nicht immer auf einen kleinen Jungen wie mir herumhacken, Mason. Früher oder später, da werde ich Ihnen den Schwinger heimzahlen. Ja, ich konnte doch nicht anders. Sie waren ganz aus der Fassung und überlegten nicht, was Sie redeten. Okay. Dass es gestern nicht auf Joss, sondern auf Gloria Jared abgesehen war, das hat sich inzwischen herausgestellt. Und die ist Ihnen so teuer, dass Sie sie nicht einmal umbringen würden, um sicher ein Alibi zu verschaffen. Wozu sind Sie hergekommen? Tja, ich möchte ihn Shuttle überlassen, Doktor. So? Ja, er soll Sie bewachen, verstehen Sie? Ich lege Wert darauf, dass Leuten, die mir gefallen, nichts passiert. Und nachdem schon eine ganze Menge passiert ist... Sehr aufmerksam. Und ich dachte schon, Sie wollen bloß in meinem Bilde sein, was ich so den ganzen lieben Tag mache. Ah, Sie dürfen Shuttle vertrauen. Es wird für ihn so sein, als habe er auf mich aufzupassen. Nicht wahr, Shuttle? Okay, Boss. Damit ließ er mich und seinen Leibwächter, der mich ständig idiotisch angrinste, stehen und ging hinaus. Als ich später in den Wagen stieg, um zum Krankenhaus zu fahren, nahm Shuttle wortlos neben mir Platz und ich machte mir nicht die Mühe, dagegen zu protestieren. Joss lag in seinem Krankenzimmer, atmete flach, sah aber wesentlich besser aus als gestern. Dr. Likes war optimistisch und meinte, dass seine Kräfte sich ständig besserten und er es wahrscheinlich überstehen würde. Ich konnte nichts tun und verließ das Krankenhaus durch einen Nebenausgang, weil Shuttle vor der Einfahrt in Joss Cadillac auf mich wartete. So ohne weiteres wollte ich mich doch nicht von Al Roach kontrollieren lassen. Auf einigen Umwegen erreichte ich den Hollywood Boulevard, wo plötzlich ein weißer Packard neben mir an der Bordsteinkante anhielt. Hallo, Dr. Mason. Hallo, Miss Jared. Nett, Sie zu sehen. Wohin gehen Sie? Kann ich Sie mitnehmen? Vielen Dank. Ja, ich habe gerade Joss besucht. Oh, wie geht's ihm? Dr. Leik sagt, es ging ihm besser. Gott sei Dank. Wollen Sie mich nicht begleiten? Ich habe heute frei und das kommt so selten vor, dass ich nicht weiß, was ich anfangen soll. Ich fahre nach Hause. Wir könnten etwas trinken und dann ein wenig schwimmen. Haben Sie keine Lust? Doch, warum nicht? Steigen Sie ein. Wir fuhren hinaus nach Beverly Hills bis Coldwater Canyon, wo Gloria Jarretts Haus lag. Gloria sagte mir, dass es früher einmal Clark Gable gehört habe. Es stand auf einem riesigen Grundstück, das von einer weißen Backsteinmauer umschlossen wurde und war im Kolonialstil des Südens erbaut, mit schlanken Säulen und einer Kaskade flacher Stufen. Wir tranken einen Whisky-Soda und verlegten die Tagung dann ans Schwimmbecken. Das ungeheure Bassin erinnerte an Jonas Beach. In der Badehütte fand ich eine passende Schwimmhose. Es schien, dass jeder Swimmingpool-Besitzer hier über ein beachtliches Sortiment dieser Kleidungsstücke verfügte. War es nicht eine gute Idee, Doktor, dass Sie mit herausgefahren sind? Ja, es ist wirklich einmalig schön hier. Ich habe übrigens gestern polynesische Schatten gesehen. Das ist ein ausgezeichneter Film und sie gefielen mir großartig. Es war meine erste größere Rolle. Diesem Film verdanken El Roche und ich unseren Ruf. Woher stammen Sie eigentlich, Gloria? Aus Texas. Mein Vater war dort Börsenspekulant und verlor seine Existenz bei einem Bankkrach. Ich lebte 4 Jahre lang von 14 bis 18 in Dreck und Schmutz. Immer hungrig und immer voller Hoffnung auf später. Nachdem meine Mutter gestorben war, ging ich nach Hollywood. 1,5 Jahre arbeitete ich als Kellnerin, bekam ab und zu eine Statistenrolle. Bis eines Abends El Roche in einem Restaurant erschien, wo ich arbeitete. Ich gefiel ihm. Er bereitete damals gerade den Südsee-Film vor und sagte, ich sei der Typ, den er brauche. Ich könne einen Vertrag bekommen, wenn... Sie wissen, was das hieß? Ich kann es mir vorstellen. Ah, kurz und gut, ich erfüllte die Bedingung und bekam meinen Vertrag. 6 Monate drehten wir in Hawaii und auf Samoa. Legen wir uns in die Sonne, Steve. Ich darf doch Steve sagen? Natürlich. Kommen Sie heraus und trinken Sie noch einen Whisky. Ja, danke, gern. Sie gefallen mir, Steve. Ja, wirklich? Ja. Ich glaube, Sie sind der Mann, den ich brauche. Moment, ich glaubte immer, Sie seien mit Joss liiert. Das möchte Joss gern. Aber ich, Steve, ich möchte Sie. Hören Sie, Gloria. Psst, seien Sie still. Schnitt. Vollendet bei der ersten Aufnahme. Doktor, für einen Amateur leisten Sie in dieser Rolle Beachtliches. Earl, wo kommst du denn auf einmal her? Ja, ich möchte das Drehbuch mit dir besprechen und zugleich ein bisschen Luft schnappen. Verdammt heiß in den Büros. Hey, Doktor, wo haben Sie denn Shuttle gelassen? Na, wenn er ein geduldiger Mensch ist, dann sitzt er noch immer in Joss Cadillac vom Cedars of Lebanon. Daneben getippt, mein Lieber. Shuttle ist ein fixer Kerl. Hey, Shuttle! Hier ist dein Schützling, der verloren gegangen ist. Okay, Boss. Na, damit ist unsere blaue Stunde wohl zu Ende. Ziehen Sie sich um, Steve. Wir gehen ins Haus. Tja, ich muss leider weg, Gloria. Mir fällt ein, dass ich Max Legro versprochen habe, ihn zu besuchen. Ich sollte schon gestern Abend kommen, aber das ist ja die Geschichte mit Joss passiert. Nehmen Sie doch Shuttle mit, Doktor. Ach. Ja, er weiß den Weg zu Maxens Fuchsbau in den Bergen. Bleiben Sie doch, Steve. Max läuft ihn nicht weg. Aber lass ihn doch tun, was er will, Gloria. Er ist ein Individualist, der sich nicht gern reinreden lässt. Ha? Stimmt's, Doktor? Als ich mit Shuttle Smith losfuhr, er hatte Joss Cadillac mit herausgebracht, fing es an zu regnen. Wir verließen Hollywood und fuhren an Bel Air vorbei in Richtung Santa Monica. Dann erreichten wir die Küste und fuhren nach Norden an der Malibu-Bucht entlang, bis sich über den roten Felsabstürzen ein einsames weißes Landhaus zeigte. Da wohnt Max. Sie müssen nach rechts abbiegen, Doktor. Okay, Shuttle. Er hat die Bude von einem berühmten Schauspieler übernommen, der heute kalt wie ein Hering ist. Ich glaube, er war ein Deutscher. Hupen Sie erst mal, bevor Sie aussteigen, Doktor. Warum? Sehen Sie nicht die Biester dort? Das ist ein schwarzer Schäferhund. Ist der scharf? Was weiß ich. Aber ihr Fleisch ganz schön sein Zähnchen. Ich möchte jedenfalls nicht mit ihm zu tun haben. Wer ist da? Ich bin's, Mason. Ach, Mason, das freut mich. Kommen Sie ins Haus. Na nur, auf Sie, Shuttle. Kommen Sie mit. Ich bleibe lieber im Wagen. Der Hund tut Ihnen nichts. Platz, Tiger. Ich bleibe trotzdem hier sitzen. Der Hund sieht so aus, als würde es ihm das größte Vergnügen bereiten, einen Menschen umzubringen. Mag sein. Ich habe selbst kein allzu großes Vertrauen zu ihm. Übrigens gehört er nicht mir, sondern Gloria Jarrett. Er hat ein Geschwür am Oberschenkel, das ich operiert habe. Lieber Gott, was sind Sie eigentlich alles? Arzt, Auferstehungsmann, Leichenbeschauer, Veterinär? Ja, ich beschäftige mich mit vielen Dingen. Darf ich Ihnen etwas zu trinken anbieten? Ja, gern. Damit wir uns gleich richtig verstehen, Mason. Al hat mich in der Hand. Ich habe einmal einen ärztlichen Kunstfehler begangen, verstehen Sie? Und er bekam es heraus. Aha, und darum sind Sie jetzt einer seiner Galeerensklaven. Er bezahlt mir als Betriebsarzt $15,000 im Jahr. Die Arbeit ist praktisch gleich null. So habe ich reichlich Zeit für meine Experimente. Ach ja, für die Auferweckung der Toten. Ja, ich weiß, Sie halten das für Unsinn. Aber Sie müssen wissen, dass ich als Kind meinen Vater an einer Streptokokkeninfektion sterben sah. Ich war jung und eindrucksfähig. Ich erinnere mich noch genau. Es war März. Auf dem Fensterbrett lag noch Schnee und die Spatzen veranstalteten einen mächtigen Lärm. Meine Mutter kniete vor dem Bett und betete ein Vaterunser nach dem anderen. Und als es vorbei war, warf die Pflegerin einen Blick auf die Uhr, trug die Todeszeit in ihr Buch ein und sagte, jetzt ist seiner armen Seele wohl. Sie sagte es in ihrem berufsmäßigen Ton. Ich aber stand da, 11 Jahre alt. Und ich erinnerte mich aus der Sonntagsschule an die Geschichte von Lazarus in Bethanien. Sie wissen, er lag schon 4 Tage im Grab, den Verfall preisgegeben. Und ich hörte Jesus Christus sagen, Lazarus, steh auf. Ein Schauer überlief mich dabei. Und ich sah auf meinen Vater, dessen Gesicht das merkwürdige Gelb des Todes angenommen hatte. Und dann sagte ich laut, Lazarus, steh auf. Die Pflegerin warf mir einen entsetzten Blick zu. Sie glaubte wohl, ich hätte den Verstand verloren. Und vielleicht war das auch für eine kurze Weile der Fall. Ich versuchte, einen Berg zu heben und ihn ins Meer zu stürzen. Und einen Augenblick lang glaubte ich, es sei mir gelungen. Aber mein Vater war tot. Da gab es keine Zweifel. Und meine Stimme war nicht mehr bis zu ihm gedrungen. Herr, sehen Sie, Mason, das ist es, was ich nicht loswerden kann. Und was mich schließlich dazu trieb, meine Experimente aufzunehmen. Tja, wozu aber sollte man Ihrer Meinung nach Tote überhaupt auferwecken? Ich möchte, dass Sie mir Ihre Erfahrungen aus dem Schattenreich mitteilen. Vorausgesetzt, Es käme tatsächlich mal einer zurück. So würde er Ihnen kaum etwas erzählen können. Leben und Tod, das sind zwei Welten. Das Leben ist physisch, während der Tod, sofern er überhaupt etwas ist, etwas Geistiges sein muss. Ich hätte damals leben mögen. Damals, als Lazarus aus seinem Grab herauskam. Ich hätte hören mögen, was ihm in diesen vier furchtbaren Tagen zugestoßen war. Die Heilige Schrift hält uns da sehr knapp. Und dabei war es doch, abgesehen von der Auferstehung, das größte Ereignis im Leben Jesu. Was wurde aus Lazarus? Die Evangelien verlieren kein Wort darüber. Er ist einfach verschwunden. Wieder verschwunden. Ich bin in Palästina gewesen und habe mir das Grab angesehen. Es liegt an einem Berghang, eine dunkle Höhlenöffnung von Felsbrocken umgeben. Die Stelle ist authentisch belegt. Es ist nicht zu zweifeln, dass es sich um das Grab des Lazarus handelt. Ich bin hineingegangen und ich fühlte, dass dieser Ort die Antwort auf das größte Geheimnis der Welt birgt. Beim allmächtigen Gott, Mason, ich habe den Toten gespürt, der vor 2000 Jahren aus diesem Grab wieder herauskam. Na, aber entschuldigen Sie, Sie sind natürlich nicht zu mir herausgefahren, um mich reden zu hören. Ihnen liegt die Ermordung Marion Ames mehr auf dem Herzen, nicht wahr? Tja, es gefällt mir einiges nicht. Zum Beispiel die Rolle, die Sie dabei spielen. Al schickt Ihnen eine Leiche heraus und Sie schneiden ohne Gewissensbisse daran herum. Das passt nicht zu Ihnen und ich denke... Was war das, Mason? Ich antwortete nicht, denn die Frage war mehr als überflüssig. Ich rannte aus dem Haus, ohne an den Hund zu denken. Shuttle Smith saß im Auto und sah herüber zur Haustür. Ich wollte ihm etwas zurufen, als ich das Keuchen des Hundes vernahm, der um die Haushecke herum auf mich zujagte. Ich rannte zum Wagen, aber Shuttle saß steif da und machte keine Anstalten, mir die Tür zu öffnen. So musste ich es selbst tun und ich schlug die Tür noch gerade rechtzeitig zu, als mich die Bestie am Hosenbein fassen wollte. Um ein Haar hätten seine Fangzähne mich geschnappt. Dann allerdings wusste ich sofort, warum Shuttle nur da saß und keine Bewegung machte. Er war tot. Mitten in der Stirn sah ich die blau-schwarze Einschussstelle einer Kugel. Mason! Mason! Achtung, der Hund, Leko! Jemand hat auf mich geschossen. Rennen Sie um den Wagen herum, schnell! Um Himmels Willen. Los rein! Verdammte Bestie! Fahren Sie, Mason, fahren Sie los! Warum sind Sie nicht gleich hinter mir hergelaufen, als der erste Schuss fiel? Ja, ich weiß nicht, ich war wie versteinert. Ich glaube, ich wollte ins Laboratorium. Ich habe da einen Colt, mit dem ich immer auf Ratten schieße. Aber bevor ich dort war, schoss plötzlich jemand auf mich. Die Kugel pfiff dicht an meinem Ohr vorbei. Ein ekliges Gefühl. Naja, wenn er Sie getroffen hätte, hätten Sie sich ja selber von den Toten auferwecken und eine wunderbare Geschichte darüber schreiben können. Ich machte kehrt und rannte aus dem Haus und dann... Mein Gott. Shuttle. Ist der... Ja. Max, ein neuer Aspirant für Ihre Auferweckungskünste. Er könnte Lazarus Nummer 7 werden. Aber warum? Warum hat man ihn erschossen? Auf diese Frage wusste ich, wie auf die meisten anderen Fragen, die in diesen Tagen aufgetaucht waren, keine Antwort. Wir fuhren mit über 60 Meilen zurück nach Hollywood und weiter zu Mr. Webster aufs Polizeirevier Sunset Boulevard. Er hörte sich unsere Geschichte ruhig an. Und dann sagte er... Ich nehme an, dass für die Vertuschung dieses Mordes niemand einen Cent ausgeben wird. Vielleicht Al Rush. Polizeirevier Sunset Boulevard. Gott segne Amerika und Al Rush. Okay. Wir sollten für ein kurzes Gebet unser Haupt entblößen. Der arme Al hat seinen getreuen Leibwächter verloren, auf den er vermutlich aus irgendwelchen Gründen den Daumen gehalten hat. Vielleicht hatte Shuttle einen Mord auf dem Gewissen und Al wusste es. Er weiß eine Menge. Schlucken Sie es runter, Doktor. Ein Unfall, Mr. Inspektor. Dann legen Sie es drüben auf den Tisch, Sergeant. Wohin gehen Sie von hier aus, Mason? Nach Hause. Und Sie, Mr. Legrand? Ich bleibe über Nacht in der Stadt, in Knickerbocker. Dort können Sie mich jederzeit treffen. Also, dann fahren wir los. Sie auch, Webster? Ich möchte Sie gerne begleiten, Mason, wenn Sie nichts dagegen haben. Wir setzen Mr. Legrand im Knickerbocker ab und fahren hinaus nach Encino. Ich möchte Sie jetzt nicht alleine lassen. Glauben Sie, dass mir eine Gefahr droht? Ich weiß es nicht. Ich weiß leider überhaupt noch sehr wenig. Aber kommen Sie. Wenn man ein solches Haus wie dieses sieht, ist der erste Gedanke, der einem kommt, was mag das gekostet haben. Das ist typisch für Hollywood. Guten Abend, Mr. Mason. Guten Abend, Herr Ida. Krankenhaus haben angerufen. Ja? Chef sei mir über den Berg, er wird nicht sein Tod. Endlich mal eine gute Nachricht. Ja. Mach uns einen starken Kaffee, Herr Ida, und bring ihn uns in die Bibliothek. Ja, Mr. Mason, ja. Aha. Weißes Leder als Tapeten. Weißes Ledersofa. Weiße Ledersessel. Tja. Und die Schreibtischplatte aus Zebraneholz, die ist auch mit weißem Leder überzogen. Ja, so gut geht's einem also, wenn man seine Seele für ein Linsengericht verkauft. Ich nehme aber an, dass Mr. Henry sich ganz wohl dabei fühlt. Sie mögen ihn, wie? Ja, er ist ein Narr, aber ich mag ihn. Wann fahren Sie nach New York weiter? Ich werde bleiben, bis Joss aus dem Krankenhaus zurück ist. Dann nehmen Sie sich bis dahin in Acht. Am besten vor jedermann. Auch vor Max Lecro. Ich denke, er weiß, wer Marion Ames erschossen hat und wer versuchte, Joss Henry zu vergiften. Ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass er es selbst gewesen ist. Glauben Sie? Und Shuttles Mörder? Als der starb, stand Lecro nämlich neben mir in seinem Wohnzimmer. Ja, ich habe versucht, mir ein Vers darauf zu machen. Natürlich kann ich auch Unrecht haben. Man muss immer erst alle Winkel durchstöbern, bevor man die richtige Spur findet. Und was hat der tobende Hund zu bedeuten? Er wird mich noch im Traum verfolgen. Es ist mir unverständlich, wie sich Gloria Jarrett eine solche Bestie halten kann. Ja, vielleicht gleichen Hunde ihren Herrn. Vielleicht hat auch Miss Jarrett gewisse Mordgelüste, zum Beispiel, wenn sie ihre Karriere bedroht glaubt. Ne? Aber es muss ein Fremder gewesen sein, über den sich der Hund so aufregte. Denn bei seiner Herrin, da hätte er sich doch still verhalten. Ja, das ist richtig, ja. Entschuldigung. Ja. Ja, hallo, Encino 722. Hallo, Steve. Ich bin's, Gloria. Hallo, Gloria. Elle hat mich eben angerufen. Shuttle ist ermordet worden. Ich begreife das nicht. Elle sagte, Sie wären dabei gewesen. Ja, es passierte vor Max Lecros Haus. Aber wieso gerade Shuttle? Meinen Sie nicht, dass es vielleicht eher auf Max oder Sie abgesehen war, Steve? Hören Sie, ich habe Angst. Sie müssen auf sich aufpassen. Sind Sie noch da, Steve? Ja. Sind Sie nicht allein? Nein. Das dachte ich mir. Also, ich will nicht länger stören. Wir sehen uns ja auf meiner Party. Schlafen Sie gut, Steve. Gute Nacht, Gloria. Na, der Eisschrank Gloria Jarrett scheint unter der Sonne ihres Charmes ganz hübsch zu schmelzen, Doktor. Volle Deckung! Da schießt jemand aus dem Gästehaus drüben im Garten. Bleiben Sie hier, bis ich Sie rufe. Mr. Mason, was ist denn passiert? Nichts. Beruhige dich, Aeta. Jemand hat geschossen, nicht wahr? Woll vielleicht Aeta tot machen? Keine Angst, dein Leben war nicht in Gefahr. Geh auf dein Zimmer jetzt, Aeta. Aber wenn Aeta doch trifft, dann... Hey, Mason! Kommen Sie sofort runter! Leider bin ich zu spät gekommen. Der Kerl ist fort. Sehen Sie, von hier aus konnte er in aller Seelenruhe durch das Fenster der Bibliothek feuern. Wollte man Sie umlegen? Mich? Mann Gottes, es war auf Sie abgesehen. Auf mich? Wieso? Na, weil Sie zu viel wissen. Ich weiß doch überhaupt nichts. Bewusst oder unbewusst wissen Sie genug, um den Mörder von Marion Ames und Shuttle Smith nach St. Quentin in die Gaskammer zu bringen. Ja, nur schauen Sie nicht so drein wie eine Katze, wenn es donnert. Vielleicht hatte Miss Jarrett recht, als sie meinte, dass er schon heute Nachmittag nicht auf Shuttle Smith, sondern auf Sie abgesehen war. Na, nun gehen Sie schlafen. Mit Ihrem Einverständnis bleibe ich die Nacht hier. Weiß der Kuckuck, was noch alles passiert. Aber es passierte nichts. Als ich am nächsten Morgen zum Frühstück hinunterkam, stand Mr. Webster schon fix und fertig auf der Terrasse an der Tür. Guten Morgen, Doktor. Wie fühlen Sie sich? Oh, ganz ausgezeichnet. Und Sie? Ich hab's gefunden. Was? Ich habe mir den Cadillac genau angesehen. Ich wollte es schon gestern Nacht tun, aber da war es ja zu finster. Vorhin aber habe ich das Loch im Schiebedach gefunden. Was für ein Loch? Sie wissen doch, dass Max Leko behauptete, es sei im Haus auf ihn geschossen worden. Nun, ich behaupte, dass man auf Sie gezielt hat, als Sie neben dem toten Shuttle im Wagen saßen. Sie haben es bloß nicht gemerkt. Verdammt. Wenn ich bloß wüsste, weshalb. Offenbar bleibt dem Burschen aus Angst vor Ihnen die Spucke weg. Was haben Sie heute vor, Doktor? Ich wollte nach Quantabeck fahren. Dort ist Dr. Sanson, ein Bekannter von mir, Leiter der Leprosenanstalt. Mit ihm wollte ich gerne über die neue Behandlungsweise von Dr. Twite sprechen. Eine gute Idee. Fahren Sie gleich nach dem Frühstück los. Es ist besser, wenn Sie mal aus der Stadt rauskommen. Wir sehen uns dann, wenn es nötig sein sollte. Guten Tag, Mason. Dr. Sanson war ein freundlicher alter Herr mit weißem Haar und einer erstaunlichen Menge Runzeln im Gesicht, die ihn jedoch nicht verunstalteten. Im Gegenteil, er besaß jene sympathische Ausstrahlung, wodurch Ärzte zuweilen wirklich groß, gleichzeitig beliebt werden. Er freute sich über meinen Besuch, und mir war es eine Erholung, einmal wieder mit jemandem zu sprechen, der nicht unaufhörlich von Al Rutsch und der neuesten Produktion der Mutschel Filmgesellschaft quatschte. Ich habe die Berichte über Dr. Twites Behandlungsmethode des Aussatzes gelesen. Er hat ja erstaunliche Erfolge gehabt mit seiner Mischung von Chaul-Mogra-Öl. Aber ich bin alt und habe schon von so vielen wunderbaren Kuren und angeblichen Heilungen gehört, dass ich skeptisch geworden bin. Es soll kein Misstrauen gegen den tüchtigen Twight sein, verstehen Sie mich richtig? Natürlich verstehe ich Sie, Sanson. Vielleicht soll es uns nicht beschieden sein, hier das ganze Geheimnis der Lepra zu entdecken. Vor etwa einem halben Jahr war ein Arzt aus Los Angeles hier, der nicht viel von Lepra verstand. Und doch war es ihm gelungen, eine Methode auszuarbeiten, mit deren Hilfe er zumindest erstaunliche kosmetische Kuren durchführte. Es war ein seltsamer, eigentlich komischer Mensch, der von der Möglichkeit der Auferweckung von Toten und allem Möglichen redete. Max Leko? Ja, Leko. Sie kennen ihn, Mason? Ja. Er behauptete bereits, einen toten Hund wieder zum Leben erweckt zu haben. Geschmackloserweise nannte er ihn Lazarus Nummer 3 oder 4, ich erinnere mich nicht mehr so genau. Und seine kosmetische Kur für Aussätzige, ist da was dran? Ja, das ist es. Seine Methode ist gewagt, aber wirksam. Er hat eines der fötusförmigen Würmchen, als was die Lepra ja unter dem Mikroskop erscheint, isoliert und zu töten versucht, die üblichen Methoden. Methylenblau, Chaul-Mogra und Ethylester, Quecksilber und so weiter blieben erfolglos. Nun hatte er vor einiger Zeit in der Deutschen Medizinischen Wochenschrift einen Artikel über Prontosil gelesen und beschloss es, mit Sulfonamiden zu probieren. Er hatte die Absicht, mit Ehrlichs Methode die Lepra-Keime zu töten, ohne den Patienten zu töten, verstehen Sie? Und wie ging er vor? Zunächst einmal künstliches Fieber in der Fieberkammer. Als das Fieber den Höhepunkt erreichte, injizierte er Gold-Natrium-Thiosulfat unter die Haut. Dann verabreichte er Sulfonamid per Os. Aber manche Menschen vertragen keine Sulfonamide. Richtig. Und deshalb kann man auch nicht von einer hundertprozentigen Methode sprechen. Bei gewissen Patienten entsteht eine Agranulozytose. Die weißen Blutkörperchen verschwinden. Aber die Krankengeschichte, die er mir vorlegte, zeigte eindeutig, dass bei dem Patienten die Hautschäden in kurzer Zeit verschwanden und auch das Haar wieder wuchs, wie bei negativen Fällen. Ob die Heilung von Dauer ist, kann man noch nicht sagen. Ich experimentiere hier zurzeit mit Freiwilligen. Und einen Patienten habe ich nach der Kur aus der Klinik bereits entlassen können. Sagen Sie, Sanson, wann war Max Leko bei Ihnen? Vor etwa 6 bis 7 Monaten. Ich verstehe nicht, warum er mir nichts davon erzählt hat. Er weiß doch, dass Lepra mein Spezialgebiet ist. Aber er redete von nichts anderem als von seinen unsinnigen Totenerweckungsexperimenten. Er hat einen kleinen Stich. Wahrscheinlich ein Komplex aus der Kindheit. Und Furcht vor dem eigenen Tod. Gegen 4 Uhr Nachmittag verabschiedete ich mich von Dr. Sanson, nachdem er mich durch seine Anstalt geführt und mir alles gezeigt hatte. Auf der Fahrt zurück nach Hollywood hängte sich ein kleiner gelber Ford an mich, der ziemlichen Abstand hielt, aber doch immer wieder in meinem Rückspiegel zu sehen war. Er folgte mir bis Encino und erst als ich am Ventura Boulevard abbog, fuhr er weiter in Richtung Studio City. Als ich in Joss Henrys Haus trat, hörte ich lärmende Stimmen. Die Tür zu Joss Schlafzimmer stand offen und ich sah Joss im Bett sitzen. Al Roche war da, Emily, Gloria Jarrett und einige Schauspieler. Und ein Reporter vom Hollywood Chronicle, der George Allison hieß. Hallo, Steve, wo steckst du denn die ganze Zeit? Doktor, wir haben Joss einen rauschenden Empfang bereitet. Wir sind vom Krankenhaus hinterm Sanitätswagen hergefahren und haben ununterbrochen gehupt. Toll, was? Wo haben Sie sich herumgetrieben, Steve? Wir haben Sie schon sehr vermisst. Joss, du solltest deine Genesung in einer ganzseitigen Anzeige bekannt geben und gleichzeitig etwas über die Story sagen, an der du schreibst. Eine gute Idee, Allison. Vergiss meinen Namen nicht. Ich bin der Produzent und Regisseur. Fett gedruckt, verstanden? $1,000, Joss. Zweifarbig, was meinst du? Also entschuldigen Sie, ich hasse es, als Spielverderber aufzutreten, aber dieser Tumult, der ist nichts für Joss. Er ist gerade mit knapper Not noch mal davongekommen, muss eine Pause von 2 oder 3 Wochen einlegen. Also bitte, gehen Sie jetzt. Du bist ein Pedant, Steve. Nein, der Doktor hat recht. Los, Bande! Hinaus mit euch! Ja, Joss muss Ruhe haben. Hör auf den Doktor, Joss. Bleib 2 Wochen zu Hause. Du kannst ja auch hier arbeiten. Der Schluss des Drehbuchs muss geändert werden, wie wir es besprochen haben. Verflixt nochmal, ich zahle euch dicke Gehälter und muss die besten Ideen selber produzieren. Gott segne dich, mein lieber süßer Al. Auf Wiedersehen, Doktor. Auf Wiedersehen. Tschüss, Al. Wie geht es dir? Danke. Du hast dich rar gemacht. Steve, ist was los? Wieso? Gar nicht. Komm, Emily. Emily, weißt du, wer einen kleinen gelben Ford Modell 58 besitzt? Ich, das weißt du doch. Nein, ich meine, wer außer dir? Max. Max Lecro? Ja, warum fragst du? Weil er mir heute mehr als 2 Stunden nachgefahren ist. Zuerst dachte ich, es sei ein Privatdetektiv, den mir Al auf die Fährte gesetzt hat, aber wahrscheinlich war es doch Lecro. Emily, lass deinen Doktor jetzt! Ja, ich komme gleich! Hör zu, Emily. Ich möchte, dass du deine Stellung kündigst und mit mir nach New York gehst. Ach, Steve, ich habe Papa. Ich kann ihn doch nicht allein lassen. Wir nehmen ihn mit. Ich kann doch auch für ihn sorgen. Nein, ich kann nicht einen Mann heiraten, dann von ihm verlangen, dass er meine Familie erhält. Das ist eine alte Hollywood-Regel. Aber ich liebe dich, Steve. Und vielleicht finden wir einen Ausweg. Adieu. Auf Wiedersehen. Wie fühlst du dich denn? Zum Teufel mit Hollywood. Zum Teufel mit Al und der ganzen Sippschaft. Ich bin gottserbärmlich müde, Steve. Wieso bist du eigentlich schon hier? Ich hab's in dem gottverlassenen Spital nicht mehr ausgehalten. Ich kann selber auf mich aufpassen. Hoffentlich. Sing mir ein Schlaflied, alte Knochensäge. Ich möchte noch mit dir reden, Joss. Muss das sein? Ich habe, während du weg warst, einiges erlebt. Man hat 2-mal versucht, mich umzubringen. Und du, Joss, du weißt, wer es gewesen ist. Wieso ich? Weil der Name des Mörders in dem Brief stand, den dir Marion Ames hinterlassen hat. Also komm, jetzt wird es Zeit, dass du auspackst, Joss. Du hast es ja selbst beinahe mit deinem Leben bezahlt. Hol dich der Teufel, ich weiß, was ich zu tun habe. Du bist ein Narr, Joss, ein gottverdammter Narr. Quatsch nicht, lass mich allein, ich will pimmen. Wie du willst. Gute Nacht, Joss. Wo gehst du hin? Ich lass dich allein, das willst du doch. Es war ein heißer Tag, ich werde noch eine Runde schwimmen, wenn du nichts dagegen hast. Meinetwegen, aber er sauft dabei. Wer ist denn da? Gloria! Hier, bei den Liegestühlen. Ah. Ich dachte, Sie seien mit den anderen weggefahren. Ich wollte noch mit Ihnen reden. Wie alt sind Sie eigentlich, Steve? So alt wie die Berge. Und kalt wie ein Eiszapfen, was? Mein Gefühlsleben ist völlig intakt. Bin ich abstoßend, Steve? Wie kommen Sie denn da? Ich möchte, dass Sie mich küssen. Ich möchte wissen, wann ein Eiszapfen schmilzt. Hören Sie, Gloria. Ach, ich weiß, Sie sind in Emily verliebt. Aber kein Mann in Amerika würde sich so wie Sie entscheiden, wenn er die Wahl hätte zwischen Gloria Jarrett und der Sekretärin von L. Rotsch. Möglich. Ich mag sie. Ich glaube sogar, dass ich sie liebe. Das bilden Sie sich nur ein. Ach, und woher wollen Sie das wissen? Sie fühlen sich einsam. Es ist die Einsamkeit von Hollywood. Ich habe davon gehört. Aber Sie brauchen die Clique, Gloria, und ich gehöre ihr nicht an. Ich fahre in 2 Tagen und komme nicht mehr wieder. So, und das ist Ihr fester Entschluss? Ja. Es tut mir leid. Hören Sie auf. Ich kenne die Sprüche. Bringen Sie mich nach Hause? Ich habe meinen Wagen nicht da, weil ich mit Elle herauskam. Natürlich fahre ich Sie nach Hause. Am besten gleich. Wie Sie wollen. Dass ich Sie liebe, Steve. Bitte, Gloria, fangen Sie nicht wieder davon an. Ich möchte, dass Sie immer um mich sind. Wirklich. Ich brauche jemanden, der mich schützt. Niemand könnte das besser als Sie, Steve. Aber ich gehe nach New York zurück. Dann gebe ich Hollywood und meine Karriere auf. Meinen Sie das im Ernst? Ich bin nicht das, wofür Sie mich halten. Sie können Joss fragen. Sie können die halbe Welt hier fragen. Alle werden Ihnen sagen, dass ich keine Männergeschichten habe. Sie sagen, ich sei ein Eisschrank. Bei Ihnen ist es anders. Ich möchte, dass Sie mich heiraten. Sie sind ein anständiger Kerl und ich habe keine Sehnsucht nach einer Liebesgeschichte für 4 Wochen. Sie machen mich ein bisschen verlegen, Gloria. Halten Sie mal an, Steve. Gerne, Gloria. Reden wir mal von was anderem, Steve. Zum Beispiel? Von Mord. Marion Ames, Shuttle Smith und der Giftanschlag auf Joss? Steve! Wenn sich jemand in meiner Stellung befindet unter dem allmächtigen L. Rotsch, dann hält man eigentlich den Mund und versucht, sich herauszuhalten. Weil ich muss einfach mit jemandem darüber sprechen. Wer, glauben Sie, ist der Mörder? Tja, dann müssen Sie Joss fragen. Er weiß alles. Aber der verdammte Idiot will ja nicht reden. Der Cocktail, mit dem man ihn zu töten versuchte, es war mein Glas, Steve. Und ich möchte nun wissen, ob es für ihn oder für mich bestimmt war. Wir haben schon oft mit verschränkten Armen aus dem Glas des anderen getrunken und jedermann kannte dieses kleine Ritual. Der Mörder könnte versucht haben, auf diese Weise die Spur zu verwischen. Tja, das stimmt. Es macht mich ganz krank, wenn ich denke, dass es auf mich abgesehen gewesen sein könnte. Einer, der mit im Brown Derby war, ist der Mörder. Haben Sie einen Verdacht, Steve? Nein. Aber wissen Sie eigentlich, dass es ganz so klingt, als ob Sie mich aushorchen wollten? Natürlich will ich das. Mir sagt ja niemand was. Sie tun alle so, als sei ich das Schneewittchen draußen im Coldwater Canyon. Sie meinen wohl das Dornröschen. Eine Rosenhecke wuchs um sein Haus und es wartet auf den Prinzen, der es erlöst. Aber ich bin kein Prinz, Gloria. Ja, ich weiß, Sie sind ein kalter Bauchaufschneider und alles, was Sie sagen, klingt wie ein Rezept. Aber genau das wäre es gewesen, was ich brauche. Fahren wir weiter, Steve. Danke, dass Sie mich nach Hause gebracht haben, Steve. Trinken wir noch etwas zusammen? Besser nicht. Ich möchte Joss nicht so lange allein lassen. Vielleicht braucht er mich. Was ist denn das? Oh, nur Tiger. Lecro hat ihn mir heute gebracht. So ein mörderischer Köter. Sie haben wohl Angst vor ihm. Ja, er ist böse. Er hält Ratten und Spitzbuben fern. Tiger, Platz! Platz! Also, gute Nacht, Steve. Und vergessen Sie mich nicht. Gute Nacht, Gloria. Als ich wieder nach Hause kam und den Wagen verließ, fror mich. Die Nachtluft war ziemlich kalt geworden. Ich ging auf das Haus zu, das in tiefer Dunkelheit dalag, und hatte auf einmal das unbestimmte Gefühl, dass irgendetwas nicht in Ordnung sei. Bestimmt ist es nur Einbildung, sagte ich mir. Aber ich konnte das Gefühl einfach nicht loswerden. Aber es passierte nichts. Joss schlief schon, wenigstens drang kein Laut aus seinem Schlafzimmer. Ich ging in die Bibliothek und goss mir einen Whisky ein. Ich war überhaupt nicht müde, blätterte in einem Buch und begann, mich wieder wohler zu fühlen. Dann läutete das Telefon. Hallo? Ich bin's, Gloria. Hab ich Sie aus dem Bett geholt, Steve? Nein, ich sitze in der Bibliothek und trinke Whisky. Allein? Da wäre es bei mir gemütlicher gewesen. Aber hören Sie zu, Steve, ich muss meine Handtasche verloren haben. Ist sie vielleicht im Wagen? Ich werde nachsehen. Nein, nein, nicht jetzt, morgen. Und rufen Sie mich dann an. Ja, gern. Ich liege im Bett in einem entzückenden Nachthemd, Steve. Aber das interessiert Sie wohl nicht. Ist Joss noch wach? Nein, er schläft. Quatsch, wie kann ein Mensch schlafen, wenn dauernd das Telefon klingelt? Na, hör mal, dauernd. Von wo sprichst du denn, Joss? Vom Apparat im Schlafzimmer, natürlich. Was fällt diesem Metzger eigentlich ein, mich bei meinem besten Stück auszuschalten? Also schlaf jetzt und rede keinen Unsinn, Joss. Mir geht das verflixte Drehbuch nicht aus dem Kopf. Er will es morgen haben. Ach, überlass das Drehbuch nur sich selbst. Steve hat recht. Lass dich nicht von El tyrannisieren. Wenn du es nicht pünktlich ablieferst, wird er höchstens ein bisschen brummen. Okay, aber dann lass mich schlafen und telefoniert nicht stundenlang. Sind Sie noch da, Steve? Ja. Schlafen Sie gut. Und wenn es geht, träumen Sie von mir. Ich werde mir Mühe geben. Gute Nacht, Gloria. Verdammt nochmal! Schritt weiter. Wer ist da? Sie sind's, Mason. Webster? Was denn passiert? Der gleiche Überfall wie vorgestern. Allerhand Frechheit, es nochmal zu probieren. Sind Sie verletzt? Nein, nein, ich bin okay. Ich hörte Revolverschüsse. Haben Sie auch geschossen? Ja, aber leider nicht getroffen. Der Kerl ist zur hinteren Einfahrt gerannt, wo ein Wagen auf ihn gewartet haben muss. Aber bei der Finsternis konnte ich so gut wie nichts sehen. Kommen Sie ins Haus. Sie werden wieder den Glaser bestellen müssen, Mason. Mein Gott. Joss! Was? Ich war in der Bibliothek, aber diesmal galt es nicht mir. Ja, ich dachte, Joss wäre noch im Krankenhaus. Nein, nein, er liegt drinnen in seinem Schlafzimmer. Ja, dann lassen Sie uns nachsehen. Tja, buchstäblich im Handumdrehen. Wie ein Gras, das bald welk wird. So steht es doch in der Bibel, nicht wahr? Lazarus Nummer 7 von Richard Sale. Aus dem amerikanischen Englisch übersetzt von Fortuna Weigel. Hörspielfassung Karl Richard John. Zweiter Teil. Es sprachen Dr. Steve Mason, Hans-Jörg Felmy, Joss Henry, Günther Neuze, Al Roach, Arno Assmann, Dr. Likes, Alvin Joachim Meyer, Daniel Webster, Harald Meister, Shuttle Smith, Ghassan Al-Bakri, Gloria Gerald, Ingeborg Christiansen, Dr. Lakrow, Bruno Hübner, Diener, Erik Schildkraut, Dr. Sanson, Alois Gark, Emily Wheaton, Ingeborg Engelmann. Regie, Hermann Pfeiffer. Musik, Enno Dugend. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks aus dem Jahr 1966.